Dankeschön. Bei uns gibt es eigentlich zu jedem Stück, kann man eine Geschichte zu erzählen. Und, aber wir wollen ja nicht so viele Geschichten erzählen, deswegen das nächste Stück ist so etwas über Märchen, was man so früher immer erzählt bekommen hat oder auch nicht oder gelesen oder gehört. Und ja, wir haben was zu den Märchen überlegt und ein bisschen umgedichtet und das Stück heißt Pinocchio sitzt im Knast.